Wie geschah nun unsere Geldentwertung? Einfach genug für denjenigen, der den wohlausgedachten Plan erkennt, wo der ahnungslose Schicksal, Zufall oder gar Notwendigkeit aufgrund des verlorenen Krieges zu erkennen harmlos genug ist. Die erste Konsequenz der auf den Börsen gemachten Entwertungen unseres Geldes war natürlich ein größerer Geldbedarf unsererseits, da die Auslandswerte nur mehr zu immer höheren und höheren, nunmehr deutsch-österreichischen Kronenpreisen zu erstehen waren. Trotzdem kein realer, repräsentativer, wachsender Geldwert die Herstellung von immer neuen Massen Papiergeldes berechtigt hätte, musste der unter der gleichen geheimen Herrschaft stehende neue deutsch-österreichische Staat immer größere Mengen von Papiergeld emittieren, die nunmehr die erst nur ausgesprochene Entwertung der Krone nun wahrhaftig und höchst realerweise durchführten. Je niedriger das Geld notiert, desto größer die Menge des benötigten Geldes. Je größer die Menge des neu erzeugten Geldes, desto größer seine wirkliche und wahrhaftige Wertlosigkeit. In diesem frevelhaften Zirkeltanze, dem Circulum Vitiosus, die ewige Figur aller jüdischen Vergewaltigung, dessen Begleiterscheinungen Streik, Lohnerhöhung, Lebensmittelteuerung und dies alles förderndes Schiebertum sind, wurde schnell aber sicher das deutsch-österreichische Geld dem Nullwerte angenähert. Von entscheidender Wichtigkeit hierbei aber ist, dass, wenn auch unsere Geldentwertung nach diesen wehrlos hingenommenen Schwindelmanövern eine unbestreitbare ist, doch aber die Produktion, die von Deutsch-Österreich geschaffene Ware, ihren Weltmarktwert ganz und gar nicht verloren hat. Vergessen wir das eine niemals. Die deutsch-österreichische Krone hat nicht mehr das Geringste zu schaffen mit der ehemaligen österreichisch-ungarischen Krone. Nichts als die gleichlautend gebliebenen 5 Buchstaben der Währungsbezeichnung. Gerade aber dieser Umstand, dass zwei völlig unvereinbare Werte mit dem gleichbleibenden Worte bezeichnet werden, statt durch einen ehrlich ausgesprochenen Staatsbankrott oder eine resolut geänderte Valuta die gründliche Remedur zu schaffen, verschaffte und verschafft Zion die unerschöpfliche Möglichkeit der ergiebigsten Betrügereien und großzügigsten Schwindelmanöver gegen die arische Bevölkerung, die nun einmal in Geldangelegenheiten völlig unbewandert ist. So muss es denn nun eine der ersten und obersten Aufgaben des arischen Juristen, des leider nicht vorhandenen deutschen Finanztheoretikers und Nationalökonomen sein, den Schwindel, der aus dem Zusammentreffen entwerteten Geldes und wertbeständiger Industrie- und Wirtschaftsprodukte für die unglückseligen deutsch-österreichischen Staatsbürger hereinbrach, durch gesetzgeberischen Eingriff hintanzuhalten. Vorerst zur Erläuterung ein Beispiel. Bei der ungeheuer kostspieligen Beschaffung des zumeist aus dem Auslande stammenden Rohmaterials, bei der geradezu verschwindend geringen Kaufkraft des Inlandes, ist es mehr als begreiflich, dass die meisten industriellen Unternehmungen nicht im vollen Betriebe stehen. Nehmen wir nun an, dass etwa ein Fünftel der Maschinen einer Fabrik sich im Gange befindet, dass also etwa auch nur ein Fünftel der Arbeitskräfte tätig und mithin zu entlohnen ist, so hätte dieser Betrieb in Friedenszeiten, mithin in österreichisch-ungarischen Kronen, nur mit schwerem Verluste gearbeitet und von Reingewinn wäre begreiflicherweise keine wie immer geartete Rede gewesen. Nehmen wir nun aber, ohne Rücksicht auf den heute erreichten noch trostloseren Grenzfall, die Entwertung der Krone, das heißt deutlicher gesprochen, die Veränderung der Vorkriegsvaluta in eine neue, völlig anders geartete, minderwertige und nur irreführend namensgleiche Währung auf das 50-fache an, so ergibt sich bei Vernachlässigung des allerwichtigsten Faktors der beiden unvergleichlichen Währungen das groteske Phänomen, dass das auf ein Fünftel des Betriebes herabgesetzte Unternehmen ein 10-fach höheres Erträgnis brächte als der volle, uneingeschränkte Friedensbetrieb. Dieser Aberwitz und wirtschaftliche Irrsinn einer als gleich hingenommenen Kronenwährung ergebe nun das Ungeheuerliche, dass solch reduziertes Unternehmen gar noch einen Reingewinn auszuweisen imstande wäre. Würde nun der Irrsinn und wirtschaftliche Betrug noch so weit geführt, dass solcher Reingewinn etwa auf die Kommanditisten und die öffentlichen Gesellschafter nach einem Friedensschlüssel verteilt würde, der solchen Reingewinn des Chefs um ein Vielfaches über den Reingewinn der Kommanditisten erhöhte, würde es nun ferner gar gestattet sein, dass solcher Reingewinn dem deutsch-österreichischen Kronen zum Stammkapital der alten österreichisch-ungarischen Kronen hinzuaddiert werden dürfte, so ergäbe ein solches Schwindelreingewinn vereinigt mit den vorkriegswertigen Kapitalien ein derart ungeheuerliches an Verwirrung, Ausnützung der Ahnungslosigkeit der bald nichts mehr besitzenden Mitbesitzer, dass wir an dem einen Beispiele wirklich in Reinkultur das vor Augen haben, was an der arischen Bevölkerung vorzunehmen der jüdische Weltschwindel immer noch nicht gehindert wird. Die Deutsch-Österreicher um allen und jeglichen Besitz dadurch zu betrügen, dass sie durch die Entwertung, das heißt deutlicher, vollständige Veränderung ihrer Währung, auch um den Mitbesitz aller vom Sinken der Staatspapiere unabhängigen realen Werte gebracht und betrogen werden. Man glaube ja nicht, dass dieses Beispiel ein vereinzeltes sei. Im Gegenteil ist es die Regel, und der angeführte Betrug findet überall dort statt, wo ein Anteil in stillschweigender Voraussetzung seines proportionalen Wertes zum Gesamtwerte des Unternehmens oder Besitztums eingetragen worden war. So wird es denn oberste Aufgabe einer auf die veränderte Lage Rücksicht nehmenden Gesetzgebung sein müssen, wenn es schon nicht gelingen mag, den großen Weltbetrug der planmäßigen Entwertung hintanzuhalten, so doch die sinnlosen, ja wahnwitzigen Folgeerscheinungen aus der Welt zu schaffen, die sich ergeben, wenn das betrogene Wirtsvolk die gedankenlos hingenommenen Konsequenzen des ganzen Schwindelmanövers nicht durch energische und sofort einsetzende gesetzliche Bremswirkungen aufzuhalten weiß.